Unser Staat und unser Volk haben sehr schwere wirtschaftliche Lebensbedingungen. Das Regime vor uns hat vor der Schwere dieser Aufgabe kapituliert und war infolge seiner ganzen Art nicht in der Lage, den Kampf dagegen aufzunehmen. Der Nationalsozialismus kennt nun das Wort Kapitulation weder innen- noch außenpolitisch. Er ist von der brutalen Entschlusskraft dafür, Probleme, die gelöst werden müssen, anzufassen und so oder so auch zu lösen. Wir sind uns aber darüber im Klaren, meine Abgeordneten, dass auf einem Gebiet eine solche zusätzliche Leistungssteigerung nicht stattfinden kann. Auf dem Gebiet unserer Ernährung. Was der deutsche Bauer aus dem deutschen Lebensraum herauswirtschaftet, ist fantastisch und kaum glaublich. Er verdient unseren höchsten Dank. Einmal aber zieht hier die Natur die Grenze jeder weiteren Leistungssteigerung. Das heißt, die deutsche Konsumkraft würde, wenn hier nicht ein Wandel eintritt, an der Grenze der Lebensmittelproduktion eine natürliche Beschränkung finden. Der dann eintretende Zustand ist nur auf zwei Wegen zu überwinden. Erstens durch eine zusätzliche Einfuhr von Lebensmitteln, das heißt eine steigende Ausfuhr deutscher Erzeugnisse, wobei zu berücksichtigen bleibt, dass für diese Erzeugnisse zum Teil selbst Rohstoffe aus dem Ausland einzuführen sind, sodass nur ein Teil der Handelsergebnisse für den Lebensmitteleinkauf übrig bleibt. Oder zweitens die Ausweitung des Lebensraumes unseres Volkes, um damit im inneren Kreislauf unserer Wirtschaft das Problem der Ernährung Deutschlands sicherzustellen. Deutschland hat gegen England und Frankreich keine territorialen Forderungen, außer der nach Rückgabe unserer Kolonien. So sehr eine Lösung dieser Frage zur Beruhigung der Welt beitragen würde, so wenig handelt es sich hier um Probleme, die allein eine kriegerische Auseinandersetzung bedingen könnten. Wenn überhaupt heute in Europa Spannungen bestehen, sind diese in erster Linie dem unverantwortlichen Treiben einer gewissenlosen Presse zuzuschreiben, die kaum einen Tag vergehen lässt, ohne durch ebenso dumme wie verlogene Alarmnachrichten die Menschheit in Unruhe zu versetzen. Dass sie hier verschiedene Organe der Weltbrunnenvergiftung erlauben, kann nur als kriminelles Verbrechen gewertet werden. Deutschland ist weiter glücklich, heute im Westen, Süden und Norden befriedete Staaten, befriedete Grenzen besitzen zu dürfen.